Jesus Christus lebet heute und wir folgen seinem Wort. Er nahm uns das Herz zur Beute und ist unser Seelenhort. Keiner kann es je ermessen, was der Herr für uns getan, die wir einst in Sünd gesessen, beten jubelnd ihn nun an. Unsere Herzen ganz für Jesus, jede Stund sei ihm geweiht. Haltet unserem Herrn die Treue, seid zum Dienst für ihn bereit. Jesus Christus, unsere Sonne, unsere Freude, unser Licht. Du bist unseres Herzens Wonne und verlässt die Deinen nicht. Wenn wir Deinem Worte trauen, Deiner Führung täglich neu, können wir nur Wunder schauen. Unser Herr ist gut und treu. Unsere Herzen ganz für Jesus, jede Stund sei ihm geweiht. Haltet unserem Herrn die Treue, seid zum Dienst für ihn bereit. Jesus Christus, unsere Stärke, du verleihst uns Sieg und Mut. Gib's Gelingen zu dem Werke, das in deinen Händen ruht. Alles hast du uns gegeben, Herrlichkeit ist unser Los. Nimm in Liebe unser Leben, bis auf arm und schwach und bloß. Unsere Herzen ganz für Jesus, jede Stund sei ihm geweiht. Haltet unserem Herrn die Treue, seid zum Dienst für